Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Okay, dann willkommen beim Grillen. Heute ist der 15.11.1930 und wir unterhalten uns heute ein bisschen mit der Niki, die auf den Beisitz im WUFO kandidiert. Hallo erstmal, Niki. Hallo. Stell dich doch einfach mal ein paar Minuten vor. Ja, okay. Also ich bin Niki, beziehungsweise Veronique Schmitz, bin 33 Jahre, verheiratet, keine Kinder, wohne in Köln seit einigen Jahren. Beruflich bin ich im Umfeld der gesetzlichen Krankenversicherung bei einem großen IT-Dienstleister und mache da Fachberatung für die Krankenkassen. Ja, ich bin seit April 2012 in der Partei Mitglied, habe da schon so ein paar unterschiedliche Bereiche abgedeckt und sowohl thematisch als auch organisatorisch, ja. Okay, dann würde ich hier einfach gleich mal zur ersten Frage gehen. Es gibt zahlreiche Herausforderungen bei den Piraten. Welche sind dir am wichtigsten und wie würdest du die Gestaltungsmöglichkeiten eines Bundesvorstandes nutzen, um etwas besser zu machen? Okay, das ist jetzt natürlich direkt eine sehr umfangreiche Frage. Also ich glaube, dass man erstmal davon oder ein bisschen gucken muss, was haben wir für Herausforderungen und in welcher Zeit müssen wir die angehen. Es gibt eine Menge interne und externe, sage ich jetzt mal, nach außen gerichtete Herausforderungen. Also es gibt Themen wie Presse, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter, die nach außen gerichtet sind. Es gibt Themen, die nach innen gerichtet sind, wie Organisation und Struktur schaffen. Und da muss uns klar sein, dass das auch nicht alles innerhalb des nächsten Jahres und der nächsten Legislaturperiode, wenn man das so nennen will, beendet sein wird, ja. Alle davon sind gleich wichtig. Wir müssen das alles angehen. In der ersten Phase glaube ich aber, dass wir uns erstmal darauf konzentrieren müssen, uns ein bisschen zu ordnen, uns zu strukturieren, eine gute Basis zu schaffen, um uns nicht so treiben zu lassen, nicht in Hektik zu verfallen. Das heißt, für mich wäre erstmal wichtig, dass wir eine gute Basis, eine gute Struktur schaffen, tatsächlich, also Verwaltungsstruktur auch innerhalb der Partei, plus, dass wir viel Kommunikation intern betreiben müssen. Wir müssen wieder mehr ins Gespräch kommen, wir müssen wieder offener werden für Diskussionen, für Sachthemen, für sachliche Diskussionen innerhalb der Partei. Das sind so Sachen, die mir besonders wichtig sind und die ich auch jetzt so im nächsten Jahr erstmal sehe und die ich dann auch unterstützen und fördern möchte. Okay, und was von diesen Aufgaben, die du dir vorgenommen hast, kannst du nicht als Basispirat tun? Also warum muss es Buch sein? Okay, das spielt natürlich auch da rein, welche Aufgabengebiete ich dann übernehmen möchte. Also ein Thema ist, was ich mir auch sehr hoch angesetzt habe, ist eben die Kommunikation. Sprich auch vor allem die Kommunikation zwischen BUFO, also Bundesebene, Landesebene, Landesvorständen. Da habe ich halt jetzt auch, ich mache jetzt seit einem Jahr ungefähr Assistenz des Bundesvorstands. Habe ich viel gesehen, wo ich sage, das könnte man in der Kommunikation besser machen, wo mir Kommunikation fehlt. Das kann ich von außen sagen und ich kann auch mit den einzelnen Bereichen sprechen, aber ich kann das natürlich nicht so fördern, als wenn ich selber im Gremium sitze und sage, ich gehe diese Kommunikation jetzt aktiv an und bevor vielleicht Dinge gemacht werden, sprechen wir auch mal miteinander. Das kann ich als Basis nur anbieten oder anstoßen oder erwähnen, aber ich kann es halt nicht umsetzen. Das ist so das eine. Ja, also ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich nicht als Basispirat machen kann. Plus, dass es andere Themengebiete gibt, wie die Transparenz der BUFO-Arbeit, wobei ich das jetzt darauf beziehe, dass wir schon Mittel geschaffen haben, wodurch es transparenter wird, was ich auch richtig gut finde, wie Redmine zum Beispiel, was aber noch nicht so genutzt wird, wie ich mir das vorstellen kann. Also viel mehr Diskussionen und Argumente könnten auch dort stattfinden, was nicht so passiert. Und dann wäre es wiederum für andere vielleicht auch nachvollziehbar, wie es zu bestimmten Entscheidungen gekommen ist. Auch das kann ich zwar von außen darum bitten, dass das passiert, aber wenn ich im Gremium selber bin, kann ich es aktiv umsetzen und vorleben und da, glaube ich, noch ein bisschen mehr tun, als wenn ich das einfach nur von außen erbete. Also ich würde es halt gern vorleben, das ist, glaube ich, so der Unterschied. Es gibt ja jetzt diesen Vorschlag, dass wir den Länderrat bilden, um eben auch Basispiraten die Möglichkeit zur Einsicht in die Arbeit des BUFOs zu geben. Was sagst du denn dazu? Ja, also gab es ja, es gab die Idee. Ich glaube, diese Idee wurde jetzt noch nicht konkret in den Antrag gepackt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Weiß ich jetzt aber nicht genau. Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist. Also ich verstehe, dass man mehr Einblick haben möchte und dass man auch vor allem eben, ich glaube, dass das daher kommt. So habe ich das Gefühl, wenn ich mit Leuten spreche, woran liegt das? Wieso bekommt ihr das nicht mit? Oder wieso könnt ihr das nicht nachvollziehen? Was wünscht ihr euch da? Dann ist eben oft das, ja, wir sehen nicht, warum das passiert. Und ich glaube, dass der richtige Weg ist, eben da Transparenz zu schaffen und mehr zu begründen und zu erklären. Ich glaube aber nicht, dass es dadurch erfolgen muss, dass man von außen wieder ein Gremium bildet, das dann ja als Institution da reinguckt und dann irgendwas nach außen trägt. Das ist, glaube ich, nicht die Lösung des Problems. Also würde das nicht zu dem Vorschlag gehören, den du gemacht hast, dass wir mehr Struktur brauchen? Das siehst du nicht als Strukturwesen. Das ist natürlich eine Struktur, ist jetzt aber keine, die ich für notwendig erachte. In der Form, also es gibt ja auch verschiedene Vorschläge, da müssten wir jetzt definieren, in welcher Form genau, ne? Aber ich glaube, dass das, worauf du jetzt angespielt hast, wenn ich das richtig verstanden habe, also wirklich als Institution mit gewählten Mitgliedern, die dann quasi dem BUFO angehören, indirekt als erweiterter BUFO, nein, das wäre jetzt keine Struktur, die ich jetzt für notwendig erachte. Okay, was genau stellst du dir denn unter den Begriff Strukturen vor oder wie willst du sie dann noch umsetzen und einführen? Ja, das bezieht sich in erster Linie auf so Dinge, die ja auch jetzt schon angestoßen wurden. Struktur im Sinne von, wir sind inzwischen ein ganz großer Apparat, der sich auch irgendwie verwalten muss. Das heißt, wir brauchen Leute, die das tun. Wir sehen das jetzt wieder beim Rechenschaftsbericht, wie viel Arbeit das ist. Das heißt, wir müssen da Strukturen schaffen, wie wir besser und effektiver mit auch ehrenamtlichen Tätigkeiten umgehen können und brauchen dazu mit Sicherheit auch bezahltes Personal. Das sind erstmal so die Rahmenbedingungen, wo wir, glaube ich, jetzt erstmal dran arbeiten müssen und die wir auch verfestigen müssen und gucken müssen, wie wir das nicht nur auf Bundesebene, sondern zusammen mit den Ländern, ja, also das ist nicht immer nur ein reines Bundesthema, sondern in Zusammenarbeit mit den Ländern vieles zusammenfassen, nicht irgendwie 17 Mal das Gleiche tun, wie wir da einfach auch die Ehrenamtler schonen können. Das wäre jetzt eine wichtige Sache. Die ist jetzt nicht unbedingt in meinem Bereich. Ich würde das aber unterstützen, insofern der Unterstützung bei Gensec oder Schatzmeister entsprechend gebraucht wird. Du hast davon Vergütung gesprochen. Wie stehst du zu dem Thema der Vorstandsvergütung? Also abgesehen davon, dass ich glaube, dass wir uns das einfach aktuell nicht leisten können und daher das Thema nicht wirklich umsetzbar ist, gehen wir mal davon aus, es wäre in irgendeiner Form umsetzbar. Nein, halte ich nicht für gut. Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass es nicht bezahlt wird und somit aus anderen Gründen erstmal gemacht wird, die Position. Ich habe die Befürchtung in der Struktur oder in der Kultur, die wir auch leben, wo vielleicht auch jederzeit eine Person sagen kann, ich schaffe das nicht mehr oder ich werde im nächsten Jahr wieder abgewählt oder trete nicht wieder an oder wie auch immer, dann aus einem Job irgendwie auszusteigen für so eine unsichere Sache. Also das ist alles so ein Konzept, was ich noch nicht ganz sehe. Ich glaube, wir brauchen das nicht. Da sehe ich eher, wir brauchen eine gute Verwaltung im Hintergrund, die bezahlt wird, so dass sie die eigentlichen operativen Aufgaben übernehmen und der Bundesvorstand dann nicht alles eben selber machen muss, sondern ein gutes Team hinter sich hat. Und dann ist es, glaube ich, auch schaffbar und dann braucht man eine konkrete Vergütung meiner Meinung nach nicht. Okay, dann haben wir hier noch mal eine Frage zu den Strukturen. Welche Strukturen wurden 2013 verbessert im Vergleich zu 2012? Also ich glaube, die Ansätze, dass wir jetzt zum Beispiel bezahltes Personal im Bereich IT oder Buchhaltung grundsätzlich bekommen, sind auf jeden Fall wesentliche Schritte dahin. Und das ist damit, glaube ich, auch noch nicht beendet. Wir müssen den Weg schon weitergehen, aber das sind wesentliche Verbesserungen. Okay, dann kommen wir noch mal ein kleines bisschen zu dir. Da gibt's verschiedene Fragen, zum Beispiel, wo du schon überall mitgearbeitet hast, in welchen AGs, Antragskommission, weiß ich, dass du da mitarbeitest, machst du es weiter? Hattest du eventuell auch schon mal ein Vorstandsamt? Nein, Vorstandsamt habe ich noch nicht gehabt. Ich fange mal andersrum an. Also eingestiegen bin ich im Thema Gesundheitspolitik, weil ich einfach beruflich auch daherkomme. Ein Thema, was mich auch in die Partei einfach geführt hat. Da war ich auf Landes- und Bundesebene aktiv, habe mitgearbeitet am Grundsatzprogramm, was letztes Jahr in Bochum verabschiedet wurde. Habe auch mitgearbeitet bei der AG Events NRW, die vom Landesvorstand beauftragt ist, zum Beispiel LPTs und sowas zu bewerben und auszuwerten und so weiter. Ja, dann halt Antragskommission als Beauftragte für den Bundesparteitag. Das mache ich jetzt auch schon seit Mitte letzten Jahres. Und die BUFO-Assistenz, die ich jetzt seit einem Jahr mache, und mit diesen mehr organisatorischen Aufgaben habe ich dann die thematischen auch ein bisschen zurückgestellt, weil Antragskommission und BUFO-Assistenz mich dann durchaus ganz gut beschäftigt und ja. Und was war die andere Frage, ob ich das weitermache, glaube ich? Genau. Ja, also Antragskommission als Beauftragte, BUFO und Beauftragte passt nicht gut zusammen. Wir haben aber da den Luxus, dass wir in Antragskommission zwei Beauftragte haben. Wir haben ja noch die Silvi. Das heißt, dann macht die das halt weiter. Und das ist ja so, dass ich mich durchaus für den Geschäftsbereich auch BPT sowohl organisatorisch als auch inhaltlich ja, interessiere und würde das weitermachen wollen. Aber natürlich nicht in der Form, wie ich es jetzt mache, also nicht so operativ, sondern ich würde es halt begleiten und unterstützen. Aber nein, ich mache es nicht genauso weiter wie jetzt, weil das geht nicht. Du hattest ja ein bisschen angesprochen, dass du jetzt auch in verschiedenen AGs warst. Welche Rolle spielen für dich die Arbeit der AGs in der Partei? Na, sie sind die Basis, ne? Also ohne mit die ganze Arbeit, die in thematischen AGs vor allem auch gemacht wird, ja, funktioniert's nicht. Also so entsteht unser Programm. Das ist die Basis, wie wir uns vorstellen, Programm zu entwickeln, wo sich jeder beteiligen kann, wo sich jeder einbringen kann. Ja, ohne die AGs keine Themen und nichts, was wir in unser Programm schreiben können. Bist du trotzdem der Meinung, dass auch einzelne Piraten weiterhin Anträge einstellen sollten und können, oder sollte das immer in Kombination und Absprache mit den jeweiligen Themen-AGs passieren? Ja, also ich finde es tatsächlich immer ein bisschen schwierig, wenn eine Einzelperson was einstellt, was ja inzwischen auch rein formal nicht mehr geht. Seit Bochum müssen es ja mindestens 5 Leute sein. Ich fände es sogar schön, wenn es mehr wären, einfach aufgrund dessen, dass ich immer es gut finde, wenn Anträge durch Diskussion entstehen. Also es kann ja eine super Idee sein. Und dann ist die zweite Sache, wie formuliere ich die Idee? Und da ist ein Austausch immer gut. Plus, dass in Themen-AGs oft auch einfach viele Leute sitzen, die persönliche Erfahrungen damit haben, berufliche Erfahrungen mitbringen, oder politische Erfahrungen mitbringen und da vielleicht einfach noch Impulse geben können. Also von daher fände ich es schon immer gut, wenn man einfach den Schritt auch mal hingeht und sagt, pass mal auf, ich habe hier eine Idee, was haltet ihr davon? Also ist, denke ich, immer von Vorteil, ja. Sollten da die Impulse, um bestimmte Programmideen auszuarbeiten, von Themenbeauftragten kommen, oder denkst du, die Beauftragten sind vielleicht nicht so wichtig? Was hältst du von dem Thema? Ja, also grundsätzlich ist eine Themenbe dass die Themenbeauftragten schon eine gute Idee. Also ich finde die grundsätzlich gut. Ich habe es auch im Wahlkampf jetzt erlebt. Es war schön, wenn man einen Ansprechpartner hatte. Bei uns sind ja auch Fragen dann, also nicht bei uns, sondern beim Bundesvorstand sind Fragen aufgeschlagen, die ich dann an Themenbeauftragte zum Beispiel weitergeben konnte oder nachfragen konnte und so weiter. Das ist schon eine gute Sache. Jetzt aktuell ist es ja vakant, aber ich hoffe, dass man sich darüber nochmal Gedanken macht und da auch nochmal ein Konzept zu erarbeitet, zusammen mit den AGs und den Erfahrungen, die man bisher dazu gemacht hat. Aber der hat jetzt für mich kein Alleinsprachrecht. Also gut ist natürlich, wenn ein Themenbeauftragter auch irgendwo in den AGs verankert ist. Das heißt, es macht für mich, wenn ich einen Themenbeauftragten anspreche, sollte ja quasi auch ein Team dahinter haben, seine AG dahinter haben, mit denen er auch in Rücksprache tritt und nicht jetzt völlige Alleingänge macht. Kennst du jetzt schon alle Themenbeauftragten und arbeitest du mit denen jetzt schon als, hast ja gesagt, du machst Assistenz, arbeitest du mit denen schon in gewisser Weise zusammen oder würdest du dann praktisch komplett auf neue Leute treffen? Also ich kenne nicht alle, die es bisher gab. Also aktuell gibt es die ja, wie gesagt, leider nicht. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, wäre jetzt auch nicht unbedingt mein Bereich. Also ich denke, einen Teil würde ich kennen, einen Teil nicht. Das ergibt sich dann daraus, wie das Konzept erarbeitet wird und wie dann die Themenbeauftragten auch benannt werden. Also ja, muss man dann sehen. Okay, ich habe hier eine interessante Frage, die sich jetzt reinkopiert hat. Da hätte ich gern den Fragensteller bei uns oben, weil die, finde ich, geht doch schon ein kleines bisschen auf eine persönlichere Ebene. Aber ich denke, derjenige wird sich wahrscheinlich nicht zu erkennen geben. Die Frage ist, du hast bisweilen einen relativ rüden Umgangston mit anderen Piraten, die nicht deiner Meinung sind. Willst du Klaus Peukert in seiner Position nahtlos ersetzen? Zudem war deine Arbeit innerhalb der AG-Events ja offenbar nicht sehr erfolgreich. Oder wie kann man sich dein relativ unbemerktes Ausscheiden aus dieser AG werten? Ich würde erstmal Frage Nummer 1, möchtest du Klaus Peukert in seiner Position auch in seinem Umgangston nahtlos ersetzen? Ja, also erstmal sind das ja sehr suggestive Fragen, die ich völlig anders sehe. Und wenn es hier eine sachliche Frage dazu gibt, dann beantworte ich die gern. Es gibt Geschäftsbereiche, die Klaus Peukert bisher gemacht hat, die ich übernehmen würde, aber nicht alle. Und zum Umgangston, also wenn jemand ein Problem hat, dann kann er gerne auf mich zukommen. Aber ja, das beantworte ich jetzt hier nicht. Geht in Ordnung. Wie sieht's aus mit der AG Events? Was hast du da so alles gemacht? Ja, also die AG Events NRW, das ist ja eine Landes-AG, die ist vom Landesvorstand oder anders. Wir haben die wieder mit 3, 4 anderen Leuten damals ins Leben gerufen. Die war so ein bisschen ja im Ruhezustand, möchte ich mal sagen, und haben dann in Absprache mit dem Landesvorstand eine Beauftragung bekommen als AG. Und zwar, dass wir uns darum kümmern, dass Ausschreibungen laufen für LPTs und Tage der politischen Arbeit, dass wir die Bewerbungen sichten und bewerten und quasi so diese Vorarbeit machen, damit der Landesvorstand eine Entscheidungsvorlage bekommt mit einer Empfehlung von uns. Das haben wir mehrfach gemacht und ich glaube, die Zusammenarbeit in der AG war sehr gut und konstruktiv und der Vorstand ist bisher oder in der Zeit, wo ich dabei war, unsere Entscheidungsvorlagen gefolgt. Also würde ich das eher als konstruktive und gute Arbeit bewerten. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass im Bezug zur AG vielleicht auch Medienkontakte oder anderweitig vielleicht schon Medienkontakte. Wie sind deine Erfahrungen dort? Und ja. Also innerhalb der AG-Events nicht. Ich hatte vielleicht ein paar, also geringfügige Medienkontakte jetzt im Rahmen der Antragskommission, speziell vor Bochum oder vor Neumarkt. Also Bochum, dieser Riesenboost an Anträge, die wir hatten. Neumarkt ebenfalls mit Wahlprogrammen. Da kommen dann halt immer auch Anfragen von Medien. Es gibt vorher ein Pressebriefing. Da gab es Medienkontakte, ja, Da, das ist auch meiner Meinung nach gut und sachlich gelaufen. Aber da geht es dann halt auch mehr um organisatorisches Abfragen, was läuft, was wird voraussichtlich drankommen, wie ist der Ablauf und ja. Aber es ist halt nicht viel gewesen bisher. Okay, dann kommen wir jetzt zu den kritischen Fragen, die eigentlich, glaube ich, alle Kandidaten gestellt bekommen haben. Nummer 1, wie stehst du zu den Quotenanträgen? Ja, also ich sag mal nicht zu den Anträgen, sondern zum Thema. Ja, das ist, also ich bin, ist kein Schwerpunktthema von mir. Man muss sich ja angucken, was will denn die Quote erreichen? Dazu gibt es unterschiedliche Antworten. Wenn die Quote erreichen möchte, dass in dem Fall mehr Frauen oder ja, mehr Frauen in Vorstände kommen. Da muss man sich fragen, ist das bisher, ja, repräsentiert die Quote, die wir aktuell haben? Also wenn man guckt, wie viele Frauen im Vorstand sind, den Anteil der Frauen in der Partei, das sind natürlich alles nur Schätzungen, weil wir das ja nicht wirklich erheben. Anhand der Schätzung wäre das ungefähr so. Wobei ich jetzt immer mal erstmal nur auf Bundes- und Landesebene, gucke. Wenn man sagt, man möchte ja aber nicht die Partei nur repräsentieren, sondern man möchte ja eigentlich die Gesellschaft innerhalb der Partei auch widerspiegeln und da sind die Frauen unterrepräsentiert, dann scheint das erstmal Fakt zu sein. Und dann ist die Frage, was will die Quote erreichen? Will sie mehr Frauen in die Partei holen? Wenn das das Ziel ist, zweifle ich, dass eine Quote das schafft. Zumindest eine Quote allein. Ich glaube, dass wir andere Themen haben, warum nicht nur Frauen, sondern Menschen im Allgemeinen vielleicht abgeschreckt sind, bei uns mitzuarbeiten oder in Vorstände zu gehen. Von daher, ich bin jetzt kein totaler Verfechter der Quote. Ich würde sie jetzt aber auch nicht, also wenn sie beschlossen werden sollte, dann würde ich sie jetzt auch nicht bekämpfen. Das ist einfach kein Schwerpunktthema. Ich sehe da nicht so ganz, dass das Ziel erreicht werden kann. Also wenn das das ist, was ich jetzt beschrieben habe, ja, aber wir können es auch versuchen. Also ich bin da ehrlich gesagt jetzt nicht so leidenschaftlich, dass ich sage, wir müssen sie unbedingt haben oder wir müssen sie unbedingt bekämpfen. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage, die ja auch so ein kleines Gate ausgelöst hat. Wie sollten Stellen in der Partei vergeben werden? Mitglieder erst fragen, die in diesen Strukturen schon arbeiten, oder per Ausschreibung? Muss man sich angucken, was das für eine Stelle ist. Also erstmal, für mich macht es einen Unterschied, ist es eine Stelle, die bisher ehrenamtlich besetzt wurde, oder ist es tatsächlich eine Stelle, die auch jetzt schon in irgendeiner Form bezahlt wird. Fangen wir mit dem Leichten an. Wenn es eine Stelle ist, die bereits bezahlt wird und soll nachbesetzt werden, dann bin ich definitiv für Ausschreibung, weil es für mich dann keinen Grund gibt, warum man das nicht tun sollte, wenn es da gute Leute für gibt, die das auch bis jetzt schon machen können, die sich bewerben und ja, dann ist es okay. Aber wenn sie schon bezahlt ist, dann ist das ja, ja, dann ist das einfach eine normale Personalstelle und dann muss es auch ausgeschrieben werden. Wenn man diese Umwandlung macht von Ehrenamt zu Stelle, ist das tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen schwierig. Wir würden, glaube ich, zu 95% oder so in der Partei unterschreiben. Man muss immer ausschreiben. Aber da ist es ein bisschen heikel. Wenn ich jetzt jemanden habe, der seit X Jahren etwas tut und das vielleicht auch als einziger tut, und ich sage dann, ich schreibe die Stelle aus, weil wir grundsätzlich dafür sind, Stellen auszuschreiben, und der bekommt dann die Stelle, ist das halt auch irgendwie, die Ausschreibung halt irgendwie sinnlos. Abgesehen davon, dass ich dann sage, also der macht das jetzt seit 5 Jahren, der reißt sich den Arsch auf. Warum soll er jetzt diese Stelle nicht bekommen, wenn er offensichtlich qualifiziert ist und auch willens, das zu tun? Also man muss ein bisschen unterscheiden, in was für einem Bereich das ist und wie notwendig es ist. Also wie notwendig ist es jetzt in der Kürze der Zeit, dort jetzt jemand besetzt wird. Haben wir die Möglichkeit auszuschreiben? Macht das Sinn? Ja, haben, ne? So, das ist so ein bisschen diese Abwägung. Also ich gehe nicht diesen harten Weg, dass man sagt, man muss immer alles auf jeden Fall ausschreiben. Das ist, klingt erstmal gut, aber ich glaube, dass das gerade in diesem Umschwung von Ehrenamt auf eine Stelle, auf eine bezahlte, feste Personalstelle nicht immer Sinn macht. Da kommt hier sofort die Rückmeldung: Hast eine Meinung zum Budgetplan 2014? und den darin enthaltenen Defizit von 140.000. Wie siehst du vor diesem Hintergrund die beiden Neueinstellungen in der Partei? Ja, ich habe mir den Budgetplan grob angeschaut. Ja, also ich verstehe natürlich, dass wenn man erstmal ein Budgetdefizit einplant, sagt man, okay, dann können wir uns offensichtlich irgendwas von dem, was da drin steht, nicht leisten. Darüber muss man nochmal sprechen, darüber muss man vielleicht auch im neuen Buch nochmal sprechen. Ob das jetzt aber unbedingt heißt, dass wir die Personalstellen, die wir einfach auch brauchen, streichen oder ob wir zum Beispiel durch Spenden oder durch andere Aktionen oder andere Einsparungen das vielleicht doch irgendwie finanziert bekommen, das kann ich dir jetzt nicht sagen. So detailliert habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Man muss dafür Lösungen finden, aber jetzt einfach sofort wieder die Personalstellen zu streichen, ist, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Und was hältst du von der Tatsache, dass praktisch vor der neuen Bufo-Wahl erstmal noch ja neu eingestellt wurden, praktisch die Verträge fix gemacht wurden? Also da kenne ich tatsächlich auch den genauen Zeitablauf nicht. Den würde ich mir dann erstmal, um das wirklich bewerten zu können, auch irgendwie vorlegen. Und dann geht es darum, über welche Stelle reden wir jetzt hier speziell. Müsste man sich anschauen. Grundsätzlich, also wenn es schon geplant war und wenn es jetzt Sinn macht und wenn es jetzt dadurch rauskommt, weil wir gerade am Rechenschaftsbericht sind, ja. Also kann man das durchaus machen. Also nur weil eine Bufo-Wahl ansteht, heißt das ja noch nicht, dass man jetzt plötzlich die letzten 2, 3 Monate irgendwie nichts mehr tun soll. Aber ich kenne den genauen Zeitablauf nicht. Also sprich, wann ist klar geworden, dass wir die einstellen wollen? Wann haben wir dazu einen Finanzplan und so weiter und so weiter? Das sind jetzt Spekulationen, das weiß ich nicht genau. Okay, gehen wir mal von dem Fall aus. Ihr habt im Bufo dann eine Diskussion, du bist Beisitzerin und es wird in der Diskussion dann doch ein kleines bisschen haarig. Könntest du dich dann durchsetzen oder würdest du eher zurückstecken und versuchen, in Ruhe erstmal im Hintergrund alles zu regeln? Na, es kommt jetzt auch aufs Thema an, ne? Also erstmal ist es so, wenn es vielleicht zu emotional wird, also egal um welches Thema es geht, es kommt ja darauf an, reden wir auf einer sachlichen Ebene oder fängt es an emotional zu werden. Wenn es zu emotional wird, dann kommt man halt schlecht wieder auf die Sachebene. Das heißt, da macht es vielleicht auch mal Sinn zu sagen, wir machen jetzt hier mal einen Break und alle atmen mal kurz durch und wir vertagen das. Und sprechen in Ruhe oder sprechen vielleicht auch mal persönlich einfach miteinander und gucken, warum ist das jetzt so emotional geworden, obwohl es ja eigentlich ein sachliches Thema war. Wenn es was ist, was eilt, was wichtig ist, wovon ich überzeugt bin und wo ich auch durch Gegenargumente tatsächlich nicht zu einer anderen Meinung gekommen bin, dann kann ich mich da sicher auch durchsetzen. Es muss aber nicht auf Biegen und Brechen sein. Also wir müssen auch in dem Gremium zusammenarbeiten und wir müssen mit der Entscheidung auch irgendwie leben können. Also muss man immer abwägen, worum geht's da? Muss man das jetzt wirklich hier oder macht man einen Break und versucht es an einem anderen Tag nochmal einfach vernünftig miteinander zu sprechen? Okay, wie würdest du dann reagieren, wenn Mitglieder des Bufos anfangen, intransparent zu agieren und versuchen, top-down Dinge durchzuboxen? Also, das müsste ich ja dann erstmal mitbekommen, weil es wäre ja dann intransparent. Ne? Also, da kommen wir auch wieder zu diesem üblichen Piratenthema. Was genau ist Transparenz? Wie definieren wir Transparenz? Muss alles öffentlich sein? Muss der Weg öffentlich sein? Und so weiter und so weiter. Es wird immer, egal ob im Gremium, in der Partei, wo Menschen aufeinander kommen, die sprechen miteinander, ob man das jetzt nicht immer gleich Intransparenz nennen kann, weiß ich nicht. Top-down-Dinge durchboxen. Ja, man wählt auch einen Vorstand, damit der mal Entscheidungen trifft. Das heißt, wenn man das ganz hierarchisch sehen will, tatsächlich steht der oben und wenn er eine Entscheidung trifft, könnte man natürlich sagen, das ist eine Top-down-Entscheidung. Aber dafür wird er auch gewählt. Also es gibt Dinge, wo er einfach mal eine Entscheidung treffen muss. Durchboxen ist jetzt halt wieder eine negative Bewertung des Ganzen. Da kommt es halt dann wieder aufs Thema an. Da sage ich halt wieder vom Eingang, man muss halt nachvollziehbar machen, warum man zu dieser Entscheidung gekommen ist. Damit es eben nicht so rüberkommt, wir wollen unbedingt irgendwas durchboxen, sondern man muss begründen und erklären. Und das finde ich schon, ist eine Aufgabe auch des Vorstandes, zu sagen, wie sind wir dazu gekommen, warum machen wir das, warum machen wir das jetzt und das kann nicht mehr warten. Und dann sehe ich das eben nicht als dieses Durchboxen, sondern man muss halt schon also Verständnis schaffen, warum man das so tut. Aber ja, man muss auch einfach mal Entscheidungen irgendwann treffen, wenn man darüber diskutiert hat und Argumente ausgetauscht hat und dann muss eine Entscheidung fällen. Was wären für dich als Beispiel irgendwie Entscheidungen, die du top-down treffen würdest, weil du denkst, es wäre besser, das jetzt nicht noch alle mit einzubeziehen? Also das trifft's nicht ganz. Einbeziehen vorher oder darüber sprechen und Meinung einholen, kann nicht verkehrt sein. Trotzdem muss ich vielleicht irgendwann mal eine Entscheidung treffen, weil man nicht endlos diskutieren kann, ja. Aber es heißt nicht unbedingt, ich treffe eine Entscheidung, ohne vorher mir eine Rückmeldung dazu zu holen. Also das schließt sich jetzt für mich nicht direkt aus. Aber ja, ich muss irgendwann diese Entscheidung treffen. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, bei welchem Fall das genau wäre, wann das so sein sollte. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Das müsste ich dann in der Situation sehen. Okay, sind wir dann auch wieder bei dem Thema Basis versus Vorstand, beziehungsweise überhaupt Basisentscheidungen. Was findest du, ist besser oder was hat mehr Vorteile oder gleichwertig, Basisentscheid oder FMV? Und siehst du da vielleicht auch Gemeinsamkeiten? Ja, natürlich gibt es Gemeinsamkeiten. Es soll in beiden Bereichen erstmal oder in beiden ja, Dingen geschafft werden, dass man auch zwischen BPTs Dinge entscheiden kann, an die die Basis auch beteiligt ist in großer Fläche. Das ist natürlich das Ziel von beiden. Es gibt auch Unterschiede, einfach Basisentscheid ist online und offline, hat feste Termine, an denen das stattfinden soll. SMV wäre wahrscheinlich häufiger. Also wir haben ja jetzt keinen Antrag dazu beschlossen, deswegen kann ich jetzt nicht grundsätzlich irgendwas davon ganz hart vergleichen. Das sind so Unterschiede, so grundlegende. Wir haben beim Basisentscheid das Konzept der Verantwortlichen. Das war jetzt bei der SMV bisher nicht so. SMV ist erstmal online, wobei es ja auch Anträge gab, die auch hier überlegt haben, eine Urnenwahl, also eine Offline-Variante mit reinzunehmen. Ja, es gibt Unterschiede und es gibt Gemeinsamkeiten der beiden Sachen, die man sich jetzt bei den Anträgen, müsste man sich Anträge gegeneinander halten und genau gucken, welches da die Unterschiede sind. Wenn wir jetzt von der SMV ausgehen würden, derzeit ist es ja im Äquivalent, zumindest in Sachsen ist es so, ist für uns Liquid Feedback gleichzeitig die SMV und dort gibt es natürlich auch Delegation. Was hältst du generell von Delegation in der SMV und auch von Superdelegierten? Ja, also ich habe kein Problem mit Delegation. Da kommt es auch dann wieder darauf an, was für Delegation. Da gibt es ja auch unterschiedliche Modelle. Ich habe so lange kein Problem mit Delegation, wie ich jederzeit auch während einer Abstimmungsphase sagen kann, ich stimme doch selber ab, ich nehme mein Recht wahr, selber abzustimmen, wie ich sehen kann, okay, der hat mit meiner Delegation letztes Mal nicht so abgestimmt, wie ich mir das vorstelle. Ich entziehe die Delegation. Also solange das so fließend ist, dass ich jederzeit meine Meinung wieder ändern kann, und das immer selbst in der Hand habe, ob ich dem die geben kann oder nicht, habe ich damit kein Problem, weil dann liegt es einfach bei mir, ob ich das machen möchte oder nicht. Das Thema Superdelegierte folgt daraus. Sind dann offensichtlich Personen, die sich ein gewisses Vertrauen erarbeitet haben. Wenn ich mal von meinem Standpunkt ausgehe, dass ich sage, ich gebe Delegation nur an Personen, denen ich zutraue, das fachlich beurteilen zu können. Denn ich kann nicht in jedem, also ich persönlich kann nicht in jedem Ta Thema fachlich so versiert sein, dass ich da eine Entscheidung treffen kann zu jedem Antrag. Und wenn es die technische Delegation nicht gibt, dann frage ich, offline dann auch oder auch auf dem BPT Leute, die sich gut mit den Themen auskennen. Was hältst du von dem Antrag? Sollte man den annehmen oder warum sollte man den nicht annehmen? Das macht man auch im Alltag. Das kann man auch technisch umsetzen. Ja, und Superdelegierte haben dann eben vielleicht in ihrem Themengebiet bisher so viel Vertrauen sich erarbeitet, dass sie eben so viele Stimmen bekommen. Also ich habe damit kein Problem. Und bist du der Meinung, dass Delegationen verfallen sollten oder so lange aufrechterhalten, bis derjenige entweder abgemeldet ist oder dir entzieht? Also da ich sie jederzeit selber mich entscheiden kann, ob ich ihm die gebe oder nicht. Ja, also sie müssen jetzt für mich nicht verfallen. Das wäre jetzt aber so eine Sache, wo ich sage, ja, man könnte sich auch überlegen, ob man nach einer gewissen Zeit sagt, die verfallen. Also das, da bin ich jetzt irgendwie, ja, da hängt jetzt mein Herz nicht dran, ob die verfallen oder nicht. Dann müsste man sich nur schauen, dass es halt auch nicht zu kurz ist, dieser Zeitraum, in dem es die Delegation gibt. Aber darüber kann man sprechen. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage, die ging auch an alle Kandidaten. Ist der Bufo deiner Meinung nach nach außen politisch aktiv? Also ich bin schon der Meinung, dass es einfach so ist, dass wir keinen rein verwaltenden Vorstand haben. Ja, wenn man das mal aufs ganze Gremium bezieht. Das ist de facto einfach nicht so, weil der Bundesvorstand schon in irgendeiner Weise immer in der Öffentlichkeit steht. Und mit einzelnen ausgewählten, ich sag jetzt mal Parteiprominenten, wenn man das so sagen möchte, auch Ansprechpartner einfach für Presse ist. Von daher steht er erstmal in der Öffentlichkeit. Politisch aktiv, naja, wenn ich die Möglichkeit habe, als Gremium, als Person, wie auch immer, und habe Pressekontakte, wäre es dumm, nicht auch Themen anbringen zu können. Das heißt aber Themen der Partei, nicht der Person. Das ist ganz klar, ja, weil man versteht als Vertretung für die Partei. Aber es wäre einfach auch nicht förderlich, wenn man diese Dinge, wenn man dann eine Gelegenheit schon mal hat, was anzubringen, die dann halt nicht nutzt, weil man sagt, nee, ich mache keine politischen Aussagen oder so. Also von daher gibt es für mich dieses unpolitische, rein verwaltende Gremium nicht. In irgendeiner Form wird es von außen gefordert und ob wir das jetzt gut finden oder nicht, das findet einfach statt. Und dann sollte der Bundesvorstand, also es bezieht sich ja meistens auf den ersten Vorsitzenden und PolGF, auch was sagen dürfen. Gut, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Sie politisch agieren dürfen, welche Themenschwerpunkte würdest du denn im Europawahlkampf gerne setzen, die dann auch nach außen vertreten werden können? Also, das ist halt so eine Frage. Also, das würde ich jetzt nicht an mir festmachen. Das müsste man abfragen. Das findet man vielleicht auch anhand des Programms, das wir hoffentlich irgendwie noch in Bremen verabschieden werden, was da so für Themen drinstehen. Und da würde ich einfach sagen, das können auch die Listenkandidaten viel besser bewerten, die jetzt auch schon in Europa aktiv sind und sich damit beschäftigen. Also was für Themen sollten wir ansprechen? Für was für Themen stehen dann die drei, vier, keine Ahnung, Top-Kandidaten auf der Liste und es danach ausrichten? Also das ist jetzt keine Entscheidung, die ich treffe, sondern die muss man dann sehen, wenn man die Kandidaten hat und wenn man das Programm hat, was man in Bremen beschlossen hat, hoffentlich. Okay, und wie stehst du zur Position, dass Piratenpartei Teil einer internationalen Bewegung ist und würdest du die Tätigkeit entsprechend den Beauftragten unterstützen, beziehungsweise denen auch Geld geben, um die internationale Bewegung zu unterstützen? Ja, also da wir ja in vielen Dingen sagen, dass wir uns nicht auf nationale Grenzen berufen, sind wir natürlich auch als Piratenpartei Deutschland international. Und ich finde es sehr gut, dass wir uns mit den anderen Piratenparteien vernetzen. Das ist extrem wichtig. Das halte ich tatsächlich auch für essentiell, gerade bei unseren Themen. Wenn man jetzt mal so auf diese Kernthemen kommt, das sind oft auch Europathemen. Wir brauchen diese Vernetzung, Und es ist gut, dass das passiert. Da wird viel gearbeitet, da wird viel gemacht und ja, das muss auf jeden Fall weiter vorangetrieben werden. Was siehst du denn als Kernthemen der Piraten? Ja, ich könnte jetzt sagen, soziale Themen. Also es ist eine Auslegungssache. Also die klassischen Kernthemen sind natürlich die netzpolitischen Themen, Datenschutzthemen und so weiter. Ich hatte in meinem Blog geschrieben, dass ich das ganz spannend fand, dass ich über diese Themen auch irgendwie auf die Partei aufmerksam geworden bin von außen. Und sie auch verfolgt habe und gut fand, was sie gemacht hat. Als ich dann zur Partei gekommen bin, aber festgestellt habe, dass es ganz, ganz viele soziale Themen gibt. Also ich glaube, auch wenn das nicht so der ursprüngliche tatsächlich Kernthema ist, haben wir aber unglaublich viele soziale Themen, die auch viel Platz in der Partei einnehmen. Und wie würdest du für dich ein Alleinstellungsmerkmal der Piraten definieren? Ich glaube, also einmal ganz, ganz wichtig, unsere offenen Strukturen. Wir sind immer in Bewegung. Es kommen und gehen Mitglieder. Jeder kann daran teilnehmen, woran er Lust hat, worin er sich auskennt. Es muss dafür nicht erst eine Hürde an Dingen überschreiten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Das ist ein, ja, wichtiges Thema. Und dass wir eben auch durchaus noch deutlich kritischer sind als ja diese sogenannten etablierten Parteien, dass wir da schon noch mit einem anderen Blick drauf gucken und es wäre auch schön, wenn wir da wieder durchaus lauter werden, also uns nicht unterkriegen lassen, auch mal provokante Sachen tun und provokante Sachen auch mal raushauen und nicht zu brav werden. Oh, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, die Aussage. Was hältst du denn im Vergleich dazu von wegen nicht zu brav werden von unserer Plakatkampagne zum Bundestagswahlkampf? Ja. Fiese Frage, ich weiß. Ja, also ich bin jetzt, also da gibt es ja auch viel Kritik an Design und so weiter. Das ist jetzt, dazu kann ich nichts sagen, ich bin kein Designer. Optisch fand ich sie, ich sag's jetzt mal böse, nett. Es gab aber auch Sprüche, also ich bin mit den, ich sag's mal anders, ich bin mit den Plakaten, als diese Diskussion anfing, habe ich mir die Plakate, also die im Netz angeschaut und bin damit mal in die Familie gegangen, die mit den Piraten, also meine Familie, die mit den Piraten nicht viel zu tun hat, außer dass sie durch mich die Piraten kennt, und habe sie gefragt. Da kam halt oft einfach ein Unverständnis von dem, was will das Plakat mir überhaupt sagen? Was bedeutet dieser Spruch darauf? Also auf was für ein Thema zielt das ab? Ja, also da müssten wir vielleicht beim nächsten Mal tatsächlich dran arbeiten, dass irgendwie deutlicher wird, was wir manchmal wollen. Ja, und wie gesagt, also einfach auch mal was raushauen, aber es muss verständlich sein, was wir sagen wollen. Die Plakate waren halt nicht gut zu sehen oft an Straßen. Das sind so diese optischen Details. Was ich wiederum gut finde, ist, dass querbeet aus der Partei Menschen auf den Plakaten sind. Das finde ich immer noch gut, dass da Personen drauf sind und ja, also es ist so eine Mischung. Also ich finde, wir könnten da ruhig ein bisschen frecher werden, aber wir müssen halt auch diese Designkomponenten wieder beachten und so weiter, aber das ist halt nicht so mein Thema. Also ich fand sie so lala. Okay, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, durch die Koordinatorenkonferenz auch ein bisschen was aus anderen Landesverbänden uns auszutauschen. Würdest du, wenn du Mitglied im BUFO bist, an den Konferenzen teilnehmen und dort aktiv mitarbeiten, oder ist das etwas, wo du ungern dabei wärst? Also, wenn ich, das ist ja nicht nur auf Landesverbandsebene, sondern da geht es ja auch um die Arbeit der AGs untereinander und Absprachen und so weiter. Das finde ich grundsätzlich gut. Also, dass die AGs sich auch austauschen, Erfahrungen austauschen. Ob das jetzt, es fällt vielleicht nicht so ganz in meinen Geschäftsbereich. Also, es käme dann so ein bisschen auf die Absprachen an, auch mit einem politischen Geschäftsführer und so weiter. ob man daran teilnimmt oder nicht. Also weiß ich nicht. Kann man machen, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, miteinander zu sprechen. Da müsste man vielleicht ein genaues Ziel definieren, was man dann auch gerne dort besprechen möchte. Auch im Rahmen des Bufos kann man mal drüber sprechen, aber das sehe ich jetzt aktuell auch nicht ganz so in meinem Geschäftsbereich. Hast du jetzt schon mehrmals angesprochen, das mit dem Geschäftsbereich, da wäre ich immer ein bisschen neugierig. Was genau, der scheint ja ziemlich eng umrissen zu sein. Was genau stellst du dir unter deinem Geschäftsbereich vor? Also, der ist noch nicht genau umrissen, weil man immer gucken muss, wer noch ins Gremium kommt und wie man sich die aufteilt. Von daher ist es noch nicht so 100% fest. Bin da durchaus nach links, rechts, keine Ahnung, irgendwie offen. Aber es gibt ein paar Themen, wo ich sage, die würde ich gerne machen. Das ist einmal das Thema, was ich auch schon angesprochen habe, also wirklich das Thema Vernetzung, Bundesvorstand, Landesvorstände. Das ist der Bereich Bundesparteitage, inhaltlich und organisatorisch. Und sowas wie, jetzt wurde es, glaube ich, genannt, technische Organisation der Bundesvorstandsarbeit oder sowas. Also sprich, Entschuldigung, muss man eben husten. Sprich, sowas wie Redmine und solche Dinge vorantreiben und da Transparenz schaffen. Das sind jetzt so die Basis, die ich gerne machen würde. Und wie das dann genau aussieht, weiß ich dann auch erst, wenn ich gewählt würde und sehe, wer da noch ist und wer vielleicht Wünsche und Ideen hat. Hast du schon super zu den Nächstfragen übergeleitet? Sehen, wer da noch drin ist. Gibt es einen Kandidaten, mit dem du absolut ungern im Bufo zusammen wärst? Und konträr, gibt es einen Vorstandskandidaten, auf den du dich schon echt freust, mit dem zusammenzuarbeiten? Und hast du vielleicht mit einigen der Kandidierenden schon zusammengearbeitet? Ja, also ich kenne auch nicht alle persönlich, auch wenn wenn durchaus ja bekannte Namen dabei sind. Ich habe natürlich mit Zwanel schon zusammengearbeitet. Ich hatte schon so ein paar kleinere Kontakte. Zu Hendrik als Niki, du sagst gerade ganz schön, man kann dich kaum verstehen. Bist du noch da? Hallo? Jetzt geht's. Ich versuch's mal anders. Kann man mich besser verstehen? Ja, jetzt sagt's nicht mehr. Also nochmal kurz zusammengefasst. Also Swanhild und Christoph kenne ich schon aus der Zusammenarbeit jetzt in der Bufo-Assistenz als Beispiel. Henrik hatte ich schon so ein paar ja, rudimentäre Kontakte zu. Es kommt tatsächlich für mich auf die Gesamtpackung an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, also mit dem zusammenarbeiten geht ja gar nicht. Also es geht ja auch darum, man muss, wenn man die Perspektive einnimmt, passt das politisch zueinander? Also sehen wir die gleichen Dinge in der Partei und stehen wir für die gleichen Dinge in der Partei oder kann ich mit denen zusammenarbeiten? Das sind zwei unterschiedliche Dinge, ja. Also, zusammenarbeiten heißt für mich, ich hoffe, dass ich Kollegen bekomme, die durchaus strukturiert arbeiten und mit dem man einfach auch gut reden kann. Aber man muss nicht unbedingt politisch auf einer Linie sein, sage ich jetzt mal. Ja? Also das sind zwei unterschiedliche Dinge, unter denen ich erstmal unterscheiden möchte. Ich sehe jetzt, ja, ich würde es nicht an Einzelkandidaten ausmachen. Also für mich, das ist ja so ein bisschen das Glück des Beisitzers, dass man sich angucken kann, wer vorher gewählt wird und was das für ein Gesamtpaket ist. Und das werde ich auch tun. Also ich glaube auch, dass es noch weitere Kandidaten geben wird in den nächsten 2 Wochen. Und daran würde ich es auch festmachen. Also wenn ich selber das Gefühl hätte, ich passe da irgendwie nicht rein und ich glaube, die Zusammenarbeit tatsächlich wird schwierig, dann würde ich es halt auch nicht machen. Erfrischend ehrlich. Hast du auch noch nicht gesagt, gibt es einen unter den Kandidaten, auf den du dich wirklich freuen würdest, mit ihm oder ihr zusammenzuarbeiten? Also ich glaube einfach, oder ich weiß, dass zum Beispiel Hendrik als Genseck das kann man da beruhigt in die Hände geben und ich glaube, da funktioniert auch eine Zusammenarbeit gut. Ich glaube, dass ich auch mit Swanhild sehr gut zusammenarbeiten kann. Ja, aber also da gibt es auch mehrere andere Kandidaten, wo ich jetzt sage, da kann ich mir auch, das macht schon Spaß mit denen zusammenarbeiten, aber auch da würde ich jetzt nicht einen speziell rauspicken wollen, den ich jetzt irgendwie besonders als Kollegen sehe. Auch da ist das Team eben entscheidend. Okay, dann hatten wir vor uns noch eine Rückfrage, weil du sehr auf die Köpfe eingegangen bist, die auch politisch sprechen sollten, beziehungsweise deiner Meinung nach vielleicht auch dürfen. Welche Meinung hast du denn zu dem Thema Köpfe statt Themen oder Themen statt Köpfe? Ja, beides falsch. Ja. kommen wir mal zu dem dritten tollen Spruch, Themen durch Köpfe, dann haben wir sie jetzt alle. Also ich glaube, es ist illusorisch zu glauben, das hat man ja jetzt auch gesehen, dass wir Themen einfach mit Themen voranbringen. Das ist erstrebenswert, das wäre auch total schön, wenn man einfach auf dieser Sachebene und themenorientiert tatsächlich Dinge setzen könnte. Das passiert aber schlicht nicht. Also wir brauchen charismatische Köpfe, die Dinge raustragen in die Welt und wo die Leute dann auch sagen, ach ja, die Piraten, das sind ja, genau, da habe ich die oder den gesehen und mit uns auch was verbinden. Ja, und dafür braucht man einfach Köpfe. Und ich habe so lange kein Problem mit diesem Thema Köpfe nach außen, wie wir so offen in unseren Strukturen bleiben, wie wir das aktuell sind. Wir können jederzeit Leute wieder abwählen oder nicht neu wählen. Es können sich jederzeit andere Köpfe bilden, wo man sagt, ach guck mal, der ist in dem Themenbereich total super. Die Presse spricht den auch an. Also solange das so ist, habe ich damit kein Problem. Und ich glaube, wir brauchen das einfach. Man sieht auch jetzt, es gibt immer Themen. Wir haben ja ein paar Köpfe, die angefragt werden von der Presse. Also eine Marina, eine Katha, ein Bruno oder so, die da viel unterwegs sind. Und die werden ja auch angefragt für Themen, die eigentlich, wenn man es so nennen will, jetzt nicht ihre Kernthemen sind. Aber die Presse will das einfach. Und ob wir das jetzt gut finden oder nicht, das passiert. Und von daher glaube ich, dass wir da auch Köpfe setzen müssen. Welche und wie, muss man dann sehen. Was würdest du denn gern verändern, um vielleicht noch mehr Köpfe nach vorn zu bringen? Im Sinne von, es gibt ja sehr viele Piraten, die wir haben, die es programmatisch drauf haben, die es insgesamt wirklich drauf haben, die sich aber zum Beispiel nicht vor eine Kamera trauen, obwohl sie es vielleicht richtig gut machen würden. Was würdest du da ändern, damit die sich vortrauen? Also, ich gebe dir recht, dass wir diese Leute haben und dass es total schade ist, dass sie sich oft nicht raustrauen. Dann ist ja die Frage, warum trauen die sich nicht raus? Ist das wirklich nur, weil sie Angst vor der Kamera haben oder weil sie Angst haben vor der Reaktion, was danach folgt, wenn sie vielleicht mal einen etwas falschen Satz gesagt haben? Das heißt, es gibt zwei Dinge. Einmal, dass man vielleicht auch lernen muss, wie wir damit umgehen, wenn Leute ihren Kopf für uns, für die Partei rausstrecken, um quasi Werbung für uns zu machen, da nicht immer draufzuhauen, wenn gleich irgendwie ein falscher Satz kommt, sondern vielleicht auch mal nachfragen und Feedback geben und sagen, okay, das fand ich jetzt echt nicht gut, weil, und dann kann derjenige damit umgehen. Das Zweite ist, dass man vielleicht die Leute auch intern, durchaus aufbauen und stärken kann, indem man einfach ihnen auch intern schon Plattformen gibt bei Podien, bei Veranstaltungen, die wir intern machen, wo sie üben können, einfach vor Menschen zu sprechen. Und sie so halt auch stärken in dem, was sie tun und ihnen Bestätigung geben. Okay, dann haben wir hier schon wieder ein paar neue Fragen. Die eine Frage ist ein bisschen kritisch, da kannst du entscheiden, ob du die beantworten möchtest. Zum Beispiel in Sachsen hatten wir diese Beschuldigung, nenne ich mal, hatten wir es auch bei einer der LAFO-Kandidatinnen. Wie gehst du mit der Kritik um, dass man dich als Sockenpuppe einer bestimmten Person oder eines Personenkreises bezeichnet? Wie gehst du mit den Kritikern um? Ja, also ich sag da tatsächlich mal kurz was. Da bin ich jetzt, glaube ich, nicht allein. Das wird halt immer wieder Menschen gesagt, Ja, also solche Sachen prallen insofern an mir ab, da ich weiß, dass ich eine eigene Meinung habe, da ich selber für die Dinge stehe, die ich tue. Es gibt Leute, mit denen ich mich in der Partei gut verstehe, mit denen ich mich auch austausche, mit denen ich aber durchaus nicht immer einer Meinung bin, nur weil man sich gut versteht. Also von daher, das nehme ich gelassen. Okay, super Antwort, wenn ich das sagen darf. Dann haben wir hier schon eine richtig lange. Die Piratenpartei ist eine Partei der Transparenz. Was hältst du von der Idee von zeitlich begrenzten, geschlossenen Klausuren, in denen auch Themen intensiver bearbeitet werden können? Zum Beispiel Wochenendseminare nur für Leute, die sich auch inhaltlich intensiv vorbereiten. Also geschlossene Klausur, wenn damit wirklich gemeint ist, ich schließe mich ein, mach die Türen zu und es kommt nur rein, wer irgendwie vorher sich quasi vorbereitet hat und sich angemeldet hat oder so, das finde ich durchaus schwierig. Grundsätzlich finde ich es aber gut, wenn wir durchaus mehr thematische, auch in kleinen Gruppen und Fachgruppen, wenn man das so nennen will, Diskussionen führen würden. Aber ich weiß nicht, warum man die unbedingt schließen muss. Also wenn ich sage, ich treffe mich irgendwie, ich habe einen Raum für 20, 30 Leute und da trifft sich irgendwie eine AG und man macht die, lässt die Tür offen, da wird jetzt kein Ansturm von 300 Leuten kommen. Also sehe ich jetzt nicht die Notwendigkeit, sich da einschließen zu müssen. In Ordnung. Dann haben wir jetzt die Kategorie Gemischtes, würde ich mal nennen. Es geht in wirklich jede Richtung. Hast du Erfahrung in der Personalführung? Wenn ja, welche? Und bist du, solltest du zuständig sein, in der Lage, Mitarbeiter zu kündigen, auch fristlos? Nein, nicht direkte Personalführung. Ich arbeite jetzt beruflich auch oft in Projekten, und habe da, ich sag mal, so die fachliche Personalführung, aber jetzt keine disziplinarischer Vorgesetzter, wenn man das so sagen möchte. Fristlose Kündigung, ja, also muss es ja schon einen verdammt guten Grund für geben. Und wenn das so ist und der für mich nachvollziehbar ist und ansonsten eine Schädigung für in dem Fall jetzt die Partei daraus ergehen würde oder so, es kommt dann auf den Sachverhalt an, aber dann ist das halt so, dann muss das halt passieren, ja. Okay, dann springen wir jetzt wieder zu SMV und Online-Beteiligung. Die Piraten sind eine Online-Partei. In welchen Fällen hältst du Online-Treffen in der Partei für unabdingbar? Ja, ich glaube, die Frage verstehe ich nicht ganz. Also, es gibt einfach thematische Dinge, wo ich sage, es wäre schön, wenn wir, oder einfach Programm auch, oder ähnliche Dinge, wo ich einfach sage, es wäre schön, wenn wir das online auch tun könnten. Aber unabdingbar, ja. Also, ich fände es einfach schön, wenn wir das nicht nur auf dem BPT, alles durchpeitschen müssen, sondern es eben online auch verlagern können. Gut, ich glaube, hier wirst du vielleicht ein bisschen ausholen müssen. Was ist deiner Meinung nach die Ursache für das katastrophale Bundestagswahlergebnis? Hey, okay. Also es gibt ja noch, oder es gibt keine abschließende Komplettanalyse, warum das jetzt so passiert ist. Ich glaube, ein paar Dinge haben wir schon angesprochen. Ich will es jetzt nicht an den Plakaten festmachen, um Gottes Willen. Also wir haben nicht 2% nur geholt, weil die Plakate schlecht waren. Es ist ein kleiner Baustein. Also wie präsentieren wir uns nach außen? Das beinhaltet aber nicht nur Plakate, sondern vielleicht auch anderes Infomaterial, und so weiter. Das ist ein kleiner Baustein. Das andere, größere ist tatsächlich, wir müssen klar machen nach außen, wofür wir stehen. Das passiert eben auch durch dieses Thema Köpfe, was ich gerade schon erklärt habe. Da müssen wir uns, glaube ich, durchaus umorientieren, und uns auch entscheiden oder uns bewusst machen, wir können das so weitermachen, wie wir das bisher gemacht haben. Wir legen uns nicht auf einzelne Köpfe fest. Ich glaube, dass das aber tatsächlich nicht funktioniert. Das ist ein großer Baustein. Plus, dass wir uns auch thematisch auf ein paar Schwerpunkte festlegen müssen. Das heißt nicht, dass die Partei nur für diese Schwerpunkte steht, Aber Schwerpunkte, die wir für den Wahlkampf nehmen. Also ein paar werden einem ja auch immer spontan von außen ausgedrückt, aufgedrückt, wo man jetzt eine Meinung zu haben soll, weil die gerade im Wahlkampf irgendwie hochkommen. Die muss man dann auch schon bedienen. Aber mit was wollen wir konkret in den Wahlkampf gehen? Also was sind unsere Kernthemen, wo wir sagen, das ist es. Ja, dafür stehen wir und damit gehen wir raus und damit gehen auch alle gemeinsam raus. Ja, dass wir nach außen auch irgendwie dann schon wahrgenommen werden für ein paar konkrete Themen. Ich glaube, daran müssen wir tatsächlich arbeiten. Und du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du das auch im Europawahlkampf zum Beispiel basisdemokratisch gemeinsam entscheiden würdest. Aber wenn man jetzt nur von dir ausging, was wären dir am liebsten gewesen, mit welchen Themen wir für die Bundestagswahl antreten? Ja, dazu sind zwei Sachen zu sagen. Also ich glaube, egal ob jetzt im Wahlkampf, in dem letzten, im zukünftigen Wahlkampf, wir dürfen unsere Kernthemen niemals vernachlässigen. Dadurch sind wir die Partei geworden oder überhaupt eine Partei geworden. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir da auch weiter dran arbeiten. Das heißt, ein netzpolitisches Thema muss immer dabei sein, meiner Meinung nach, aber eben nicht nur. Also die Leute, wir sind 2% Netzpolitik. Das ist für die Leute nicht greifbar. Das hat jetzt ganz viele unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Aber das ist für die Leute eben nicht allein greifbar. Aber wir haben, das habe ich ja auch schon mal angesprochen, total viele wichtige, auch soziale Themen. Und das ist das, was die Leute auch tatsächlich jeden Tag begegnen. Sei es jetzt Themen wie Mindestlohn, die wir auch im Wahlprogramm stehen hatten oder ähnliches, oder die Asylpolitik, wo es auch ganz viel Aktivität bei uns gibt. Also ich glaube insgesamt die sozialen Themen, die wir haben und an denen auch ganz viel gearbeitet wird, die hätte ich mir gewünscht, dass wir die ja mit auf diese, ich sag mal, 3 bis 5 Punkte Agenda oder so setzen, weil ich glaube, dass da bei uns ganz viel Potenzial ist und dass wir da auch zeigen können, wir stehen auch für diese Themen und das sind auch Themen, die Leute einfach die für die Menschen einfach greifbarer ist, ja. Können sich die Menschen was drunter vorstellen. Also was wollen die? Die wollen Mindestlohn, okay, darunter kann ich mir was vorstellen. Ja, das hätte ich schön gefunden. Und wir hatten es ja auch schon angesprochen, im nächsten Jahr stehen ja doch noch mehrere Wahlen an, wo man sich dann vielleicht darauf konzentrieren könnte. Welche Wahlen hast denn du für 2014 schon vor Augen? Welche kennst du denn da schon? Ja, wir haben Kommunalwahlen natürlich. Also jetzt speziell, ich komme aus NRW, da haben wir auch Kommunalwahlen, aber in vielen anderen Bundesländern auch. Wir haben die Europawahl, wir haben 3 Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Also das heißt, wir kommen aus den Wahlen nicht raus und das wird auch immer so bleiben. Von Wahl in die Wahl, genau. Okay, dann, wie ist dein Verhältnis zu folgenden Parteien, Organisationen? Was partielle Zusammenarbeitsmöglichkeiten? SPD, Linke, Grüne, Gewerkschaften? Ja, also habe ich jetzt keine direkten Berührungspunkte mit, wo ich jetzt sagen könnte, da habe ich jetzt einen konkreten Kontakt, mit dem ich da irgendwie zusammenarbeite. Um die Frage auch vorwegzunehmen, ich war auch bisher in keiner anderen Partei. Ja. Weitere Parteienfrage. Die Parteien haben geschichtlich bedingt verschiedene Geschichten. Die SPD stand für die Arbeiterbewegung. Na okay. Die CDU, katholische Soziallehre, die FDP, bürgerlicher Liberalismus und so weiter. Welche Geschichte steht deiner Meinung nach hinter den Piraten? Ja, also da kommen wir wieder auf das Kernthemen-Ding. Es ist natürlich eine netzpolitische Geschichte, ja. Also all diese Themen, Netzpolitik, Urheberrecht, das ist die Geschichte oder die Bewegung, wenn man so will, aus der wir entstanden sind. Das ist die Richtung, aus der wir gekommen sind. Ja, die sich aber auch weiterentwickelt hat. Oh, die Frage finde ich schön. Was regt dich so richtig auf? Also so mit Bluthochdruck, besonders bei den Piraten. Ja, also mich regt, also es ist unterschiedlich. Also was ich überhaupt nicht gut kann, oder was mich ärgert, so ist es, glaube ich, besser. Was mich wirklich ärgert, ist, dass viel zu schnell auf viele Personen draufgehauen wird. Dafür habe ich auch überhaupt kein Verständnis. Also ohne mal nachzufragen, und das bezieht sich auf alle Medien, die wir haben. Ich könnte jetzt ganz Basiskommunikation erklären, Sender-Empfänger-Modell, dass sich hier immer wieder drüber gestritten wird. Es gibt einfach in der Kommunikation unglaublich viele Möglichkeiten, sich misszuverstehen und einfach mal nachfragen. Nicht draufhauen, sondern nachfragen. Das ist so ein Thema, das es bei den Piraten immer und überall gibt und was mich tierisch aufregt, und wofür ich halt einfach auch kein Verständnis habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich gehe dann so damit um, dass ich darauf eben nicht einsteige, aber es regt mich halt schon auf, noch nicht mal, wenn es mir passiert, sondern wenn es vielleicht auch Leuten passiert, mit denen ich mich gut verstehe und ich sehe, dass das total daneben ist und es tut mir dann schon leid und ja, wie gesagt, ich habe dafür kein Verständnis. Wie würdest du denn insgesamt die Fehlerkultur bei den Piraten beschreiben, wenn sie ganz kurz fassen müsstest? Es gibt keine. Also es gibt ganz wenige Möglichkeiten, mal einen Fehler zu machen. Es gibt Situationen, wo das geht und das finde ich dann auch schön. Also es gibt durchaus Ansätze, aber so grundsätzlich ist Fehler machen halt in der Partei durchaus schwierig. Oh ja, hast du es schon mal zu den Popcorn-Piraten geschafft, so wie es sich für Bufo-Mitglieder gehört? Ja, also nicht als Thema. Ich glaube, es wurde mal irgendein Tweet von mir aufgegriffen, als Reaktion oder so auf irgendwas, aber ich selber war jetzt leider nicht Thema, kann ich nicht mitdienen. Ah, schon unwählbar, können wir es eigentlich lassen, oder? Sorry, das musste sein. Alles gut. Oh, hier kommt noch eine Rückfrage zum Stichwort Fehlerkultur. Flausch oder Stahlflausch? Ja, also nein, nicht Flausch im Sinne von, wir haben uns alle lieb. Also man muss auch mal Klartext sprechen können. Aber es ist, um das jetzt mal sehr vereinfacht darzustellen, es macht einen Unterschied, ob ich sage, das, was du gemacht hast, ist scheiße oder du bist scheiße, weil du das gemacht hast. Also von daher ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, aber nicht Flauschen um des Flauschens willen. Okay, dann haben wir noch ein paar andere Fragen. Zum Beispiel, kandidierst du 2014 für irgendein Parlament oder bist du schon aktiv in einem? Ich glaube, das wüssten wir. Ich glaube auch. Also ich hoffe, dass wenn ich aktiv wäre, man das mitbekommen hätte. Nein, also ich bin Direktkandidatin hier in Köln im Wahlkreis für die Kommunalwahlen, aber nicht mit der Ambition, da selber anzutreten. Wir haben einfach wie viele Kommunen das Problem, dass wir irgendwie allein in Köln schon 45 Wahlkreise haben, die wir irgendwie besetzen müssen. Und wir haben hier tolle Kandidaten auf oder einen tollen Spitzenkandidaten, von dem ich hoffe, dass er tatsächlich auch in den Rat kommt und den ich auf die Weise unterstütze, aber eben nicht mit eigenen Ambitionen. Das heißt, es kann nicht aus Versehen passieren, ups, ich bin im Stadtrat. Nein, ich bin nicht auf dieser Reserveliste, die dafür relevant ist. Wir haben in NRW ja nur ein Einstimmenwahlrecht. Das heißt, man muss in jedem Wahlkreis einen Kandidaten haben, damit man die Partei überhaupt wählen kann. Deswegen mache ich das, aber es wird keiner ein Direktmandat hier bekommen. Das ist sehr unrealistisch. Es geht über die Liste und auf der bin ich nicht. Gut, dann haben wir hier auch eine sehr typische Frage, sowohl für Bufo als auch LAFO. Wie viel Zeit möchtest du bzw. kannst du für die Bufo-Arbeit investieren? Also ich habe das tatsächlich noch nie gezählt. Also ich investiere jetzt halt auch schon sehr viel Zeit. Ich bin eigentlich jeden Tag abends mehrere Stunden online und tue irgendwas. Ich habe keine Ahnung, also ich habe es nicht gezählt, aber es werden schon etliche Stunden sein und es ist mir auch bewusst, dass es mit Sicherheit nicht weniger wird. Wie stehst du? Du hast ja erzählt, du bist in der Antragskommission. Ich glaube, das sind für euch wahrscheinlich Horroranträge. Zu Sammelanträgen um auf BPTs 75%. Oh, das ist suggestiv. Wenn 75% der Leute keine Lust haben, den Antrag zu lesen, sind Sammelanträge sinnvoll? Okay, also es ist etwas suggestiv, deswegen würde ich sie ein klein wenig anders beantworten. Und zwar Sammelanträge an sich halte ich persönlich nichts von, weil ich einfach glaube, dass wir uns nicht treiben lassen müssen, ein riesiges Programm zusammenzustellen von, weiß ich nicht, 200 Seiten für irgendeine Wahl, die dann keiner liest. Sondern ich fände es schöner, wenn wir explizite Themen angehen und dazu eine gute Position haben, die auch begründet und diskutiert wurde. Von daher halte ich davon nichts. Dass die Leute, die nur annehmen, weil sie keinen Bock haben, das lasse ich jetzt mal weg. Aber ich finde sie tatsächlich nicht sinnvoll und ja, befürworte sie nicht. Ist es vielleicht auch zeitweise ein bisschen gefährlich, die anzunehmen, eben gerade weil sie nicht da gelesen hat und wir vielleicht dann Positionen annehmen könnten, die eigentlich nicht uns entsprechen? Ja, also jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass es ja jetzt auch nicht so ist, das will ich schon fairerweise sagen, dass jetzt irgendwie drei Piraten da einen riesen Antrag gemacht haben, sondern es ist natürlich auch schon irgendwie mit Zuarbeit der AGs passiert, die Anträge, vielleicht Einzelanträge geschrieben haben, die dann da eingeflossen sind. Also es ist jetzt, das muss man schon fairerweise dazu sagen. Trotzdem ist es natürlich so, dass da so viel drin steckt, dass ich nicht sagen möchte, dass da jetzt vielleicht nicht was drin ist, was wir nicht wollen. Und das ist auch nach dem, also ich habe ja nach dem Wahlprogramm, nachdem wir den Sammelantrag in Neumarkt angenommen haben, habe ich hinterher die ganze Zusammenstellung im Wiki gemacht und das für das Lektorat vorbereitet und habe schon viel Rückmeldung bekommen, ja, aber das, was da drin steht, das ist doch missverständlich und das geht doch so nicht und wollen wir das wirklich? Das ist dann natürlich zu spät. Also von daher, es kann immer was durchgehen und von daher halte ich davon einfach nichts. Wir sollten auf dieser kleinen Ebene bleiben, einzelne Anträge besprechen und dann in der hoffentlich Zukunft auch Anträge eben nicht nur auf dem BPT besprechen, sondern eben auch über andere Wege. Okay, da kommen wir jetzt ganz langsam dem Ende entgegen, aber ich würde dir noch zwei Richtungsfragen stellen. Frage Nummer 1. Kartoffelsalat mit Mayo oder mit Fleischbrühe, Essig und Öl? Definitiv Mayo. Keine Diskussion. Okay, zweite Frage. Wenn du für einen Tag die Macht von Frau Merkel hast, was würdest du tun? Ach hey, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Du hast keine Weltbeherrscher-Gedanken? Aber ich bin enttäuscht. Ja, tatsächlich. Also habe ich noch nie drüber nachgedacht, was ich dann machen würde. Das wüsste ich jetzt gar nicht. Da hätte ich jetzt spontan keine gute Antwort für. Na okay, dann haben wir... Oh, die Frage ist auch noch interessant. Die Piraten sind sicher keine bevorzugte Partei älterer Wähler. Was könntest du dir vorstellen, um auch ältere Leute für eine aktive Mitarbeit bei den Piraten zu motivieren? Welche Themen aus dem Kernthemenfeld oder andere Themen sind deines Erachtens für die Gruppe geeignet? Also, ist mehrteilig. Bevorzugte Partei älterer Wähler, nee, sind wir nicht so klassisch, aber vielleicht auch, weil wir eben in diesen, was ich gerade schon gesagt habe, sozialen Themen nicht so wahrgenommen werden, wie wir das sind. Denn wenn ich in meinem Umfeld mit Menschen spreche, die ein bisschen älter sind und die uns vielleicht nur als diese Technikpartei wahrnehmen und ich erkläre, was wir für andere Positionen haben, dann kommt da ganz viel Feedback, wo die sagen, oh, das finde ich total gut, dass sich da mal wieder jemand Gedanken drüber macht. Also wir haben diese Themen, sie sind vielleicht nur nicht so klar, dass wir diese Themen haben. Und geeignet, naja, also warum soll nicht auch ein, keine Ahnung, 70-Jähriger sich mit Netzthemen auseinandersetzen? Also das muss dann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube aber, dass wir erstens mehr rausbringen müssen, dass wir auch für andere Themen stehen, um vielleicht das Interesse zu wecken. Und zweitens tatsächlich so Sachen wie unsere Gesprächs- und Fehlerkultur anpassen, denn das schreckt einfach viele Menschen ab, nicht nur ältere, sondern generell viele Menschen. Okay, dann haben wir hier noch zwei neue Fragen. Ich würde sagen, wir versuchen es bis 55 durchzuziehen, weil danach kommt ja die Hasserklicke dran, wenn das für dich okay ist. Na klar. Gut, dann die nächste schwierigere Frage. Hast du eine Meinung zum Frankfurter Kollegium? Es ist keine Gruppe, mit der ich mich ausgiebig beschäftigt habe, da ich mich eher mit der Partei und nicht mit außenstehenden Vereinen beschäftige. Okay. Möchtest du wirklich mit Sozialthemen Politik machen, welche vornehmlich von der Linkspartei schon besetzt sind? Also ob die besetzt sind, dann brauchen wir ja gar nichts machen, weil CDU sagt ja auch, sie machen das mit der Netzpolitik. Also daran orientiere ich mich nicht, ob eine andere Partei irgendwie vermeintlich Themen besetzt. Wir haben da gute Themen. Ich glaube einfach, dass Dinge wie, das ist ja jetzt ein Beispiel oder ein großer Begriff Sozialpolitik, da fällt auch so Sachen wie Gesundheit, Rente oder auch Asylsachen, die ich jetzt mal, die natürlich nicht alles Sozialpolitik sind, aber die da runterfallen. Doch, ich sehe es als gesellschaftliche Aufgabe. Das sind die Themen, um die es geht. Und ja, damit möchte ich Politik machen, egal welche Partei sich da vermeintlich noch mit beschäftigt. Wir haben ja auch das in Anführungsstrichen Sozialthema BGE. Hältst du das für durchführ- und finanzierbar? Also für mich ist BGE wichtig und das ist eine Vision, die ich gerne mal umgesetzt hätte. Es ist jetzt nicht ein Schwerpunktthema, wo ich sage, ich habe mir mal konkret jetzt die XY-Berechnung angeguckt, aber ich glaube, wir zahlen auch jetzt so viele Dinge wie Arbeitslosengeld, Hartz IV oder andere Entgelte. Da sehe ich jetzt erstmal nicht dieses große Thema, wir können uns das nicht leisten. Also das muss man halt im Gesamtbild sehen. Ich glaube schon, dass es da Lösungen für gibt. Okay, dann haben wir hier jemanden im Pad, der gern persönlich eine Frage stellen würde. Komm einfach mal hoch. Und während derjenige versucht, hier hochzukommen, wozu werden die Piraten in der aktuellen Politik eigentlich gebraucht? Wofür werden wir gewählt? Ich glaube, Naja, also gebraucht werden wir, glaube ich, gerade deswegen, weil wir auf ganz viele Dinge noch einen kritischen Blick haben und da mit einem anderen Blickwinkel einfach drauf gucken, nicht so auf dieses, wir müssen unbedingt Kompromisse schaffen. Das ist auch das, was ich gerade meinte, wir können ruhig frech bleiben. Wir sind noch nicht im Parlament, wir müssen auch keine Kompromisse entscheiden, sondern wir können weiter oben ansetzen. Ja, ich glaube, dass man uns braucht, um mal wieder jemanden zu haben, der da unverbraucht ist, noch nicht abgenutzt vom Parlament leben, sondern da einfach mal ein bisschen gucken kann, mit anderen Impulsen reingehen. Also ja, man braucht uns definitiv und denke gerade, also einmal in den Kernthemen, da sind wir tatsächlich da, wo ich auch gesagt habe, die darf man nicht vernachlässigen, haben wir unglaublich viel mehr Wissen und mehr Sachverstand und einen anderen Blickwinkel und im Sinne auch Datenschutz, Privatsphäre schützen und so weiter, als das die anderen Parteien haben. Von daher sehe ich da unabdingbar, dass wir da dranbleiben müssen. Und aber auch so Themen wie BGE, was jetzt nicht nur uns zugesprochen wird, ja, aber ich glaube, dass man uns da braucht. Definitiv, sonst wäre ich jetzt hier nicht. in Ordnung, da würde ich jetzt mal kurz das Mikro freigeben für Stimmbürger. Du kannst jetzt deine Frage stellen. Ja, hallo Niki. Hallo. Wenn die Summe deiner Antworten mich nicht überzeugt hat, was sagst du mir dann? Dann sage ich erstmal schade, dass ich das nicht hinbekommen habe, und würde sagen, was hat dich nicht überzeugt? Was lässt dich zweifeln? Was musst du denn noch wissen, damit ich dich überzeugen kann? Und die Möglichkeiten gibt es ja auch nach dem Grillen noch. Man kann da Fragen noch stellen. Es gibt im Wiki noch Fragen, man kann mich persönlich ansprechen. Das war jetzt eine Proxy-Frage, aber jeder darf, also ich möchte jetzt da hier jetzt nichts dazu sagen. Soll jeder so sehen, wie er es sehen möchte. Das war jetzt keine wertende Frage von mir. Völlig okay. Okay, dann danke ich dir für die Frage und würde jetzt aber auch die Runde beenden. Wie gesagt, jetzt kommt ja noch die Hasser-Clique dran zum Grillen. Und Niki, dir danke, dass ich dich so ja durchlöchern durfte mit Fragen. Ja, gerne. Vielen Dank. Irgendwie noch ein Abschlussstatement, irgendwas wie wählt mich? Ja, das versteht sich von selbst. Nein. Also ich würde mich wirklich freuen. Ich würde es halt gern machen. Sonst hätte ich es auch nicht so früh bekannt gegeben. Wenn ihr noch Fragen habt, das meinte ich ganz ernst, dann meldet euch bitte per E-Mail, im Wiki, wie auch immer. Ich habe Bock, es zu machen und ich würde mich halt freuen.